So bald, als dir die Sternen hold, o höchstgepriesenes Fürstentum, bracht ich den teuren Leopold. Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm hab ich ihn manches Jahr gepfleget und ihm ein neues beigeleget. Noch schmück ich dieses Götterhaus, noch zieh ich an als Fürstenhimmel mit neuem Licht und Gnadenstrahlen aus. Noch weicht die Not von diesen Grenzen weit, noch flieht alles Mordgetümmel, noch blüht all hier die güldne Zeit. So preise dann des höchsten Gütigkeit. Des höchsten Lob ist den Magneten gleich, von oben her mehr Heil an sich zu ziehen. Müssen weise Fürsten blühen, so wird ein Land an Segen reich. Dich hat, o Zeit, zu mehrem Wohlergehen für dieses Haus der Zeiten Herr ersehen. Was mangelt mir an Gnaden? Noch Grüße hab ich aufgehoben. Mein Ruhm ist itzt schon ungemein. Zu Gottes Preis wird solcher Grüße.